die Geschichte der Gerichtsmedizinerin Kai Scarpetta, die ist vielleicht Krimi-Fans noch ein Begriff. Das ist die Hauptfigur in den Büchern von Patricia Cornwell. Fast 30 Bücher sind in den 90er Jahren erschienen und die Reihe sollte schon mehrfach verfilmt werden. Jetzt hat es geklappt mit Nicole Kidman in der Hauptrolle. Scarpetta heißt diese Serie bei Prime Video, 8 Episoden auf der Basis von 2 Cornwell-Romanen aus der Reihe. Scarpetta? Sorry, dass ich Sie wecke, Doc. Es gab einen Mord auf Dangerfield an den Gleisen. Scheiße, okay. Die Serie beginnt, wie so viele Krimis, mit einer Frauenleiche. Sie ist übel zugerichtet, nackt, mit abgetrennten Händen. Und natürlich bleibt sie nicht das einzige Opfer. Es ist die typische Geschichte. Ein männlicher Täter, viele weibliche Tote. Und man hätte sich wirklich einen anderen Fall gewünscht für diesen ersten Serienauftritt von Kay Scarpetta. Erst recht, weil an dieser Produktion diverse Frauen beteiligt waren. Aber diese Klischees sind zum Glück nicht alles. Die Hauptfigur ist klug, kühl und emanzipiert und deutlich weiter als die Geschichte. Er ist durchs Fenster rein. Dann hat sie bei offenem Fenster geschlafen. Ja, in den meisten Fällen kommen Frauen zu Schaden, weil sie Komfort über Sicherheit stellen. In den allermeisten Fällen kommen Frauen zu Schaden, weil sie von Männern getötet werden. Die Serie erzählt 2 solcher Fälle parallel. Da ist einmal die Gegenwart mit Nicole Kidman. Und dann ist da ein alter Mord, fast 30 Jahre her. Ihr erster großer Fall. Damals war Kay Scarpetta noch jung und wird gespielt von Rosie McEwen. Eine Doppelbesetzung und ein kleiner Coup. Denn die beiden sind sich faszinierend ähnlich und zwischendurch sogar im Splitscreen zu sehen. Doch die Ermittlungen sind nicht alles. Wer die Bücher kennt, weiß, Kay Scarpetta kommt nie allein. Dazu gehört ihre schrecklich nette Familie. Das sind ihr Ehemann Benton, ihre Nichte Lucy und ihre Schwester Dorothy. Die ist das komplette Gegenteil von Kay. Laut, egozentrisch und die beiden streiten unentwegt. Wir könnten versuchen, uns nicht ständig als Bedrohung zu sehen. Ich fühle mich nicht bedroht. Von dir. Vergiss es. Aber hör mir zu. Ich könnte nicht einen Tag leben wie du. Nicht einen Tag. Allein der Gedanke, in der Nähe einer Leiche zu sein, würde einfach meinen Denkapparat zerstören. Gespielt wird Dorothy von Jamie Lee Curtis. Seit ihrer Rolle in The Bear ist sie sowas wie Hollywoods Expertin für anstrengende Neurotikerinnen mit Herz. Hier jedoch schießt sie über das Ziel hinaus, was zum Teil auch für die Serie gilt. Die Figuren sind traumatisiert, es regnet Organe vom Himmel und der Täter mordet immer weiter. Scarpetta ist eine Mischung aus Krimi und Seifenoper. Sie ist verschroben, überladen, aber spannend bis zum Schluss. Nur den Cliffhanger am Ende. Den hätte es nicht gebraucht.